So. Bitte schön, ich glaube, die waren vor mir. Zwei Stück. So, 90 Cent. Ja. So, 80. Mhm. Und 4 von den Weinberg für mich. Aber machen Sie die Frau da erstmal fertig hier. Ja, danke schön. Okay. Und 4 von den Weinberg für sich. So, 1,60 €, 2,45 €, 2,40 €. Ich bedanke mich. Ja, danke. Tschüss.